بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind noch immer, inshallah ta'ala, also mit den Aussagen und Ratschlägen von Abu Bakr radiallahu anhu, dem Besten dieser Ummah nach Rasulullah s.a.w. beschäftigt. Und inshallah ta'ala, ich hoffe, dass wir heute inshallah ta'ala damit fertig werden, inshallah ta'ala, damit wir nächste Woche, nächsten Samstag mit Allahs Erlaubnis inshallah ta'ala beginnen mit den Mawa'id und mit den Aussagen und mit den Weisheiten von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ja, dass wir nächste Woche beginnen können, inshallah ta'ala. Abu Bakr radiallahu anhu, also in dieser Überlieferung, stieg auf den Mimber bei der Freitagspredigt und sagte radiallahu anhu: Amma ba'd, ayyuhan nas, inni usikum bitaqwallahi al-azim. Ich rate euch. Er stieg auf den Mimber und sagte: O ihr Leute, ich rate euch die Gottesfürchtigkeit. O ihr Leute, ich rate euch die Gottesfürchtigkeit. Wir haben letztens gesprochen über die Gottesfürchtigkeit, also Taqwa, was das bedeutet. Wer kann sich erinnern oder eine kurze Definition von Taqwa? Wer kann mir das sagen? Was bedeutet Taqwa? Aywa? Du hörst auf Allah in dem, was er befiehlt, das machst du, und was er verbietet. Aywa. Richtig. Und dann auch eine andere? Wenn man sagt, der Mann ist gottesfürchtig, er hat Angst vor Allah, was bedeutet das? Er hat Angst vor Allah. Dass seine Sünden lässt, aus Angst vor Allah. Und? Er gehorcht ihm. Dass er die Wajibat macht und die zufrieden mit Allah lässt. Es? Zufrieden mit Allah steht, oder? Hoffen. Also, ihr seid alle ziemlich. Es ist richtig, was ihr sagt, okay? Aber wir haben noch eine andere Sache gesagt. Zuerst haben wir gesagt, Taqwa, Gottesfürchtigkeit bedeutet, dass du das machst, was Allah befehlt, und dass du dich fernhältst von dem, was Allah verboten hat. Und sein Prophet, a.s.w. Oder, wie Ibn al-Qayyim sagt, dass du zwischen dir und zwischen der Sache, vor der du Angst hast, eine Schutzmauer, eine Schutzwand aufbaust. Du hast Angst vor dem Jahannam, oder nicht? Du hast Angst vor dem Höllenfeuer. Was musst du machen, damit du nicht im Höllenfeuer landest? Was ist der Schutz vor Jahannam? Was beschützt dich vor Jahannam? Das Fernhalten von Muharramat, von Menhiyat, das, was Allah und sein Prophet verbieten, dass du dich davon fernhältst, und das, was Allah und sein Prophet befehlen, dass du es machst. So eine Person ist gotteswichtig. Okay? Aber jemand, er betet nicht. Er spielt mit der Religion, er macht Sünden, so einer ist nicht gottesfürchtig. Er kann sagen, mein Herz, Allah kennt mein Herz ist, nein, dein Herz interessiert uns nicht. Deine Taten sprechen für dich, ob du gottesfürchtig bist oder nicht. Deswegen, inshallah ta'ala, bei dieser ersten Sache wollen wir nicht, inshallah ta'ala, lange bleiben, weil wir haben über die Gottesfürchtigkeit und die Vorzüge von Gottesfürchtigkeit gesprochen. Was nützt dir Gottesfürchtigkeit? Warum ist, dass du Angst vor Allah hast, warum ist das nützlich? Es gibt sehr viele Ayat, die darüber sprechen. Zum Beispiel, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Derjenige, der Allah fürchtet, Allah wird einen Ausweg finden. Oder zum Beispiel, du bist ein Jahil und willst Ilm. Allah sagt, فَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ. Fürchtet Allah, er wird euch belehren. Er wird euch belehren. Was beibringen. Und so weiter, inshallah ta'ala, wir haben darüber gesprochen, deswegen, dass wir nicht bei dieser Sache bleiben. Abu Bakr radiallahu anhu sagt, Inni usikum bitaqwallahi al-azim fi kulli amrin wa ala kulli hal wa luzum al-haqi fi ma ahbabtum wa karishtum. Ich rate euch, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, den Mächtigen, in jeder Sache und in jedem Zustand, egal wo du bist, egal welche Sache, ob es sich um eine, egal welche Sache, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala bei deinen Ibadat. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, wenn es sich um Muslime handelt. Fürchte Allah, wenn es sich um deine Brüder handelt. Fürchte Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn es sich um deine Frau handelt. Fürchte Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn es sich um deine Kinder handelt. Fürchte Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn es sich um was handelt. Alles, barakallahu fikum. Fürchte Allah, fi kulli amrin, in jeder Sache, wa fi kulli hal, und in jedem Zustand. Egal, ob es dir jetzt gut geht oder schlecht geht, oder du bist krank, oder du bist, fürchte Allah, subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, was versteht ihr aus der Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Fattahullaha mastata'tum, fürchtet Allah so viel ihr könnt. Das ist Erläuterung von dieser Ayah. Fürchtet Allah so viel ihr könnt. Fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, egal wie euer Zustand ist. Zum Beispiel, beten musst du. Wenn du nicht betest, dann bist du kein gottesfürchtiger Mensch. Du bist krank. Du weißt, du musst beten, aber du bist krank. Was gilt jetzt in deiner Krankheit? Was gilt jetzt? Welcher Hukm? Fattakullaha mastata'tum. Fürchte Allah so viel du kannst. Du darfst das Gebet nicht aufgeben, aber du kannst auch nicht im Gebet stehen, sondern du kannst im Sitzen beten. Dann betest du im Sitzen. Fürchte Allah so viel du kannst. Ja? Aber du sagst, nein, ich bete nicht. Und so, das gilt für jede Sache. Dann sagt Abu Bakr, وَلُزُمِ الْحَقِّ فِي مَا أَحْبَبْتُمْ وَكَرِهْتُمْ, und haltet euch an die Wahrheit. In dem, was ihr gerne habt, und in der Sache, die euch nicht gefällt. In der Sache, die ihr hasst. Halte dich an Hak. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt an, dein Vater, nehmen wir an, dein Vater, den du liebst und respektierst und magst. Er hat mit einem Mu'min gestritten, mit einem Muslim hat er gestritten. Okay? Dein Vater, den du liebst und respektierst, hat mit einem Muslim gestritten. Der Muslim ist dein Bruder im Islam, aber ihr steht euch nicht so besonders nah. Dein Vater hat diesem Muslim Zulm getan. Er hat ihm eine Ungerechtigkeit zugefügt, irgendeinen Schaden zugefügt. Und jetzt verlangt man von dir, was hast du dazu zu sagen? Okay, natürlich, ein Sohn kann ja nicht Zeuge sein vor Gericht, beim Qadi. Das wissen ja, ihr kennt ja die Geschichte von Ali radiallahu anhu und dem Juden. Wo Ali radiallahu anhu seinen Schutzschild verloren hat. Und ein Jude hat es gefunden. Und Ali hat gesagt, das gehört mir. Er hat gesagt, nein, das gehört mir. Dann hat Ali seinen Sohn gebracht, dass er der Zeuge ist beim Qadi, vom Gericht. Ali sagt, das ist mein Schutzschild. Schutzschild ist aber in den Händen von dem Juden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wie geht der Hadith, barakallahu fikum? Al-yaminu ala al-mudda'i al-bayyina ala al-mudda'i wal-yaminu ala al-mudda'i mudda'in alayhi. Der jemanden für etwas beschuldigt, der Ankläger, er braucht bayyina, Beweise. أو كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على المدعي عليه على من أنكر أيوة derjenige also der etwas der Ankläger der Kläger er braucht was Beweise für das was sagt dass du das erklärst was willst du von mir und der andere der das verleugnet der Beschuldigte er muss nur schwören das sagt na wallah das ist eine Lüge. Sonst würde jeder den anderen was beschuldigen und Schaden zufügen ohne irgendwelche Beweise. Al-Muhim, Ali radiallahu anhu hatte keine Beweise, dass das ein Schutzschild ist. Und Schutzschild war in den Händen von dem Juden. Wen hat er als Zeugen genommen? Seinen Sohn. Und seinen Sohn kann er nicht in diesem Fall verwenden. Sonst wäre das wegen der Familienbande, könnte er eventuell zu seiner Vaterzeugen. Also verteidigen seinen Vater oder zugunsten seines Vaters bezeugen. So wurde das nicht akzeptiert. Und der Jude hat den Schutzschild also behalten. Das wollte ich nur als Beispiel nehmen. Okay? Nicht jetzt vor dem Gericht, sondern allgemein. Okay? Allgemein. Dein Vater hat hier einem Bruder Unrecht getan. Und jetzt kommst du. Was weißt du darüber? Und du weißt es. Was wirst du machen? Wirst du die Wahrheit sagen oder wirst du die Wahrheit nicht sagen? Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt sehr, sehr viele Sachen. Ja? Sehr, sehr viele Sachen. Eine Sache, du magst sie, eine Sache magst du nicht. Wirst du die Wahrheit sagen oder wirst du? Ja? Du musst die Wahrheit sagen. In jeder Sache, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Ich hoffe nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, darf man Kuffar anlügen. Ja, das ist eine ganz andere Messe, barakallahu fikum. Ja, ganz besonders Harbiyun, die, die gegen Islam kämpfen. Ifal wa la haraj wallah. Ganz besonders die, die gegen Islam kämpfen. Ja, barakallahu fikum. Das gilt für die nicht, la'anahumullah. Nur damit das klar ist, inshallah ta'ala. Darüber haben wir auch geredet. Dann sagt Abu Bakr, فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي مَا دُونَ الصِّدْقِ مِنَ الْحَدِيثِ خَيْرٌ مَنْ يَكْذِبُ يَفْجُرْ وَمَنْ يَفْجُرْ يَحْلَكْ. Weil wahrlich gibt es jedes Gerede, das nicht Wahrheit ist, in diesem Gerede steckt nichts Gutes. Alles, was die Leute sprechen, das, was sie sagen, es ist nicht Haq, es ist nicht Siddq, es steckt kein Khair in dieser Sache. Ja? Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Wer an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, er soll Gutes reden, also ausschließlich nur. Ja? Oder er soll schweigen. Hast du was zu sagen? Dann sag Wahrheit. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Allahumma stan. Dann sagt Abu Bakr, derjenige, der lügt, er sündigt. Und derjenige, der sündigt, jahlek, er zerstört sich selbst. Oder er wird zerstört. Oder er wird, halak ist zugrunde gehen, bedeutet das. Dass du zugrunde gehst. Dass du kaputt wirst, zerstört wirst. Derjenige, der lügt, er geht zugrunde. Aywa. Wir hatten letztens auch erwähnt, haben wir das erwähnt von Abu Bakr radiallahu anhu? Wo er gerade auch über dieses Thema spricht, la hawla wa la quwwata illa billah. Aywa, wa alaykum bis sidqi, fa innahu yahdi lil albir. Yahdi ila albir. Haltet euch an die Wahrheit oder die Ehrlichkeit, weil die Ehrlichkeit führt zum Guten oder guten Taten. Wa huma fil jannah, und beide dieser Sachen sind im Paradies. Die Ehrlichkeit und die guten Taten, wo ist ihr Ende letztens? In Jannah. أيوة وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار sagt Abu Bakr رضي الله عنه und haltet euch fern von der Lüge weil die Lüge führt zum Fujur zum Frevel zum Sünden und beide dieser Sachen also Lüge und die Sünde selbst sind am Ende im Feuer barakallahu fikum und das entspricht dem Hadith wie lautet der Hadith barakallahu fikum die 40 kennen Ja, Zakaria. Ach übrigens, wir haben neben den zwei Brüdern, die Arba'in gelernt haben, haben wir jetzt Hamza und Zakaria. Die kennen Arba'in, wo wir zur Hälfte, inshallah ta'ala. Sie lernen noch die Hälfte. Wir geben euch 2 Wochen Zeit, inshallah. Alas, ihr kennt es ja. Wir hatten letztens 2 Brüder, die haben Arba'in, wo wir gelernt auswendig, alhamdulillah. Bruder Walon und Bruder Ahmed. Und jetzt, inshallah ta'ala, sind Hamza und Zakaria dran, inshallah. Weißt du nicht, was Arba'in Nawawi ist? Khairan, inshallah, kein Problem. Wo sind wir stehen geblieben? Kommen wir wieder zurück, inshallah, dass wir nicht vom Thema abweichen. Dann sagt Abu Bakr, wa iyyakum wal fakhr, und haltet euch fern, oder fürchtet euch vor was? Was ist Fakhr? Al-Fakhr? Stolz. Oder? Hochmut. In diesem Falle ist Hochmut. Fakhr kann manchmal positiv sein, manchmal negativ sein. Fakhr, also Stolz, kann manchmal positiv sein, manchmal negativ. Den negativen Stolz oder den falschen Stolz nennt man Arroganz, Kibur. Und den positiven, zum Beispiel, du bist stolz, ein Muslim zu sein. Oder du bist stolz, dem Propheten alaihi salatu wasalam zu folgen. Dann ist das richtige Stolz. Aber du bist stolz, dass du, keine Ahnung, du bist stolz auf irgendwas, was nicht mit Islam zu tun hat, ja, dann ist das falscher Stolz, das ist dann Hochmut, wa ya'zim billah. Ja, wenn wir hier sprechen über Fakhr, dann meinen wir diese Hochmut und Arroganz. Abu Bakr sagt, haltet euch fern, ja, vor dieser Hochmut. وَمَا فَخِرَ مَنْ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ. Und stolz oder hochmütig kann nicht jemand sein, der aus Erde erschaffen worden ist. وَإِلَى تُرَابِ يَعُود. Und in die Erde wird er zurückkehren. Ja? هُوَ الْيَوْمَ حَيٌّ وَغَدًا مَيْتٌ. Heute lebt er und morgen wird er tot sein, sagt Abu Bakr radiallahu anhu. Wallahi, so ist es. Ja? So ist es. Wie Umar radiallahu anhu sagt, ja? Jeden Tag sagt man, Fulan wa Fulan mata. Fulan wa Fulan mata. Aber es wird ein Tag kommen, dann wird man sagen, mata Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Subhanallah. Und jeden Tag hören wir, der ist gestorben, der ist geschoren, der ist von uns gegangen und so weiter und so weiter. Ja? Allahu mustan. Heute lebst du und morgen bist du tot. Und dieses Morgen, ja? Dieses Morgen, was ist morgen eigentlich? Ja? Alles, was nicht war, ist morgen. Also alles, was nicht gewesen ist, nennt man morgen. Die Zukunft nennt man morgen. Und diese Zukunft ist vorgeschrieben, Allah hat sie geschrieben. Ja? Sie steht fest. Man kann sie nicht verändern, rauf und runter. Ja? Abu Bakr spricht wen an? Er spricht Leute an, die ihn verstehen. Die verstehen, was er sagt. Subhanallah. Aber wenn du davon jetzt beginnst zu reden, nimm jemanden von deiner Familie, Familienangehörige, ja? In der Dawa, es gibt also, ihr wisst, Barakallahu fikum, jeder von euch hat schon, wie sagt man das, Erfahrung mit der Dawa. Ja? Mit manchen Leuten redest du, wie sagt man das, mit Sabur und mit also Zärtlichkeit und so, mit manchen nicht. Mit manchen bist du schon ein bisschen härter. Ja? Verstehst du mich, Barak? Manche versuchst du zu motivieren. Manche versuchst du zu erschrecken ein bisschen. Ja, mit Jahannam und so, mit dem Tod. Ja? Nimm diese Juhal von unseren Familien. Du beginnst mit ihm über Tod zu sprechen. Er will sofort das Thema wechseln. Ja? Er glaubt nicht an den Tod. Er sieht es. Aber es ist keine Lehre für ihn. Es ist kein Nützen. Er will ständig diese Wahrheit, diese Tatsache, dass er eines Tages sterben wird, das versucht er ständig zu verdrängen, Barakallahu fik. Ja? Deswegen, du beginnst sagst, Subhanallah, Wallahi, wir werden eines Tages alle sterben. Ja? Und wie wir heute Janaza gebetet haben, heute Morgen wird auch uns, Inshallah, Janaza gebetet werden. Ja? Inshallah, Inshallah auch nicht. Ja? Und der Todeszeitpunkt steht fest. Wir müssen uns vorbereiten, Inshallah Ta'ala, für unser Zusammentreffen mit Allah Subhanahu wa Ta'ala und dass er mit uns zufrieden ist. Und so, er will sofort das Thema wechseln. Bei Abu Bakr radiallahu anhu, er hat das nicht den Sahaban und den Tabi'in gesagt, um sie etwas zu belehren. Nein, sondern er hat das nur gesagt, um sie zu erinnern. Ja? Weil diese Erinnerung ist von großem Nutzen für die Mu'minin. Ja? Deswegen sehr oft, die Mu'minin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, unter uns, er hört ein paar Vorträge sehr oft. Ha? Aber jedes Mal ist es für ihn. Aber ein Munafik, was sagt ein Munafik? Ach, diesen, das habe ich 100 Mal gehört. Ah, das habe ich so oft gehört, das ist. Ha? Aber wenn ein Mu'min nicht. Deswegen ein Mu'min, er liest Koran. 100 Mal, 1000 Mal liest er Koran. Aber ein Munafik kann nicht. Er sagt, ja, habe ich schon gelesen. Ha? Wie ein einfaches Buch. Einfach, ah, ich habe schon. Wie viele Jahele haben wir auf der Straße getroffen? Ja? Bosnien und Araber und Albaner und Türken und so. Ich habe Koran gelesen, das steht nirgends im Koran. Ganz besonders, wenn es zum Beispiel, wenn sie über Hijab reden. Ja? Wo steht im Koran, dass man Leute töten darf? Du hast den Koran nicht gelesen, glaube ich. Allahu mustan. Munafik, solche, das sind richtige Munafikin. Ja? Ich habe Koran gelesen, ich habe Koran gelesen. Ein Mumin, er liest immer den Koran. Ja? Er liest ihn und es ist immer wieder etwas Neues für ihn, subhanallah. Ja? Und er erinnert sich wieder und wundert sich immer wieder. Er wundert sich im wahrsten Sinne des Wortes, er wundert sich. Wie kann es möglich sein, dass ein Sahabi eine Aya liest und jedes Mal, wenn er diese eine Aya liest, er beginnt, also Tränen beginnen aus seinen Augen zu fließen. Warum? Das ist nicht irgendwas. Das ist Allahs Wort. Allah hat gesprochen. Allah hat gesagt. Allah hat befohlen. Allah hat verboten. Allah hat dich über etwas benachrichtigt. Ja? Und der, der das versteht, und jetzt, wenn wir sagen über Verstehen, kommen wir wieder zurück zum, zu was? Zu Gotteswichtigkeit, zu Taqwa. Was haben wir letztens gesagt? Ja? Wieso versteht ein Munafik Koran nicht? Wieso? Ein Munafik, er kann 100 Mal Koran lesen, er versteht ihn nicht. Ja? Und er wird niemals recht geleitet, subhanallah. Er hat keinen Huda. Allah leitet ihn nicht recht. Warum? Weil er keine Taqwa hat, keine Gotteswichtigkeit. Na? Willst du, dass Allah dich recht leitet? Dann musst du Allah fürchten. Wie fürchtet man Allah? Du machst, was er dir befehlt, und du tust dich fernhalten von dem, was er verboten hat. Wenn du nicht machst, was Allah dir befehlt, und wenn du dich nicht fernhältst von den Muharramat, wird Allah dich nicht recht leiten. Ja? Also wenn du nicht gottesfürchtig bist, wenn du nicht Taqwa hast, wird Allah dich nicht recht leiten. Ja? Du wirst Koran nicht verstehen. Koran wird für dich keine Rechtleitung sein. Weil was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Huden lil Muttaqin. Koran ist Rechtleitung nur für die Muttaqin. Ja? Du glaubst, du darfst machen, was du willst. Du spielst mit den Wajibat, du spielst mit den Muharramat, und dann sagst du, ja, Allah wird mich rechtleiten. Na, so wird das nicht sein. Ja? Rechtgeleitet wird jemand, der neu im Islam ist, der kennt sich nicht aus, er macht Tauba, und dann lernt er Tag für Tag. Aber wir lernen und hören Vorträge und lernen Durus, aber dann gehen wir aus der Moschee raus und jeder macht, was er will. So geht das nicht im Islam. So geht das nicht. Ja? Und dann am Ende wunderst du dich und sagst, schau, subhanallah, dieser Bruder, er kommt überhaupt nicht mehr in die Moschee. Ich habe ihn auf der Straße gesehen, er ist rasiert, raucht Zigarette, spaziert mit irgendwelchen Käfer auf der Straße. Das ist kein Wunder. Ich wundere mich, dass er so lange ausgehalten hat, dass er in die Moschee kommt, um zu beten und Vorträge und Juma und so weiter. Ich wundere mich, dass er so lange ausgehalten hat. Er hört Vorträge, er hört, ja, und dann macht er das Gegenteil auf der Straße oder zu Hause. Ist kein Wunder, dass er aufgegeben hat. Er hat aufgegeben. Ja? Er konnte diesen Weg nicht weitergehen. Warum? Weil er nicht Allah gefürchtet hat. Hätte Allah gefürchtet, oh, Wallah, er würde sein Leben ganz anders gestalten. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns recht leitet. Amen. Wo sind wir stehen geblieben? Vorhin? Wir sind hier bei dem Tod, okay? Ja? Heute lebt er und morgen ist er tot. Ja? Abu Bakr spricht die Sahaba an, nur um sie zu erinnern. Ja? Weil die Sahaba haben den Tod geliebt. Okay? Was bedeutet Tod lieben und Angst vor dem Tod haben? Das ist jetzt, also danach, das ist jetzt ein Widerspruch. Ja? Was bedeutet das? Den Tod lieben, fi sabilillah. Du liebst den Tod, du liebst das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Du liebst das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Aber du hast Angst, eventuell von diesen ganzen, diese Schmerzen zum Beispiel. Ja? Wie wird es sein? Ja? Wird es hart sein für mich oder sowas? Oder du hast eventuell Angst wegen deinen Sünden. Ja? Was sein wird? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber einer, die Sahaba und die Salaf, die waren immer bereit für den Tod. Womit bereitet man sich für den Tod? Womit bereitest du dich vor für den Tod? Womit? Gute Taten. Gute Taten und Tauba. Ständige Tauba, subhanallah. Da kann nichts schief laufen. Was ist richtige Tauba? Was sind die Säulen von Tauba? Ja, die Voraussetzungen für eine Tauba, dass du sagst, das ist eine angenommene, inshallah ta'ala, von Allah subhanahu wa ta'ala Tauba. Dass er aufrichtig ist. Was bedeutet aufrichtig? Reue. Aywa. Dass du es bereust, was du getan hast. Dass du sofort damit aufhörst. Und dass du nie hast, dass du das niemals wieder machen wirst, inshallah ta'ala. Okay? Das ist Tauba. Wer so was macht, inshallah ta'ala, wird Allah ihm verzeihen. Ohne Zweifel, Allahu Akbar. Und die vierte, wenn du jemandem etwas angetan hast, dass du das wieder gut machst. Wiedergutmachung. Sonst wird nichts aus der Tauba. Okay? Das ist ja klar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Abu Bakr radiallahu anhu erinnert die Sahaba an den Tod. Ja? Er muss kommen. Allah muss sagen. Bei uns, du darfst über das Thema überhaupt nicht sprechen, Allahu Akbar. Sobald du beginnst, über den Tod zu reden, sie sagen, oh, der ist verrückt geworden. Was denkt er über Tod und sowas? Wir reden nicht über den Tod, weil wir jetzt irgendwelche Psychopathen sind. Sondern wir reden über den Tod, weil eines Tages werden wir sterben und dann stehen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala. Entweder du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala und auf deinem Gesicht ist Nur, oder du stehst vor Allah erniedrigt und Allah will dich gar nicht anschauen. Ja? Das kannst du dir selbst aussuchen in dieser Dunya. Ja? Befolgst du Koran und Sunna? Inshallah ta'ala ist dein Ausgang klar und deutlich. Wendest du dich von Koran und Sunna ab, wirst du Yawm al-Qiyamah blind sein. Blind. Und dafür bist du selbst schuld. Deswegen sollen wir über diese Sache immer reden, Allahu Akbar. Ja? Letztens, ich wollte euch eine Sache sagen. Schade, also die anwesend waren am Freitag, gestern, dass sie die Freitagspredigt nicht verstanden haben. Von dem Bruder Schelzen, der in Ägypten studiert hat. Ja? Schade, dass ihr nicht verstanden habt. Er hat geredet über ein Thema. Auch eine andere Sache. 30 Minuten sind zu kurz für dieses Thema. Ja? Welches Thema? Ar-Rujula. Ja? Die Männlichkeit im Islam. Darüber hat er gesprochen. Und hat erklärt, was ist ein Mann? Ein wahrer Mann im Islam. Ja? Nicht jemand, der viel Geld hat oder große Muskeln hat oder er ist ein mächtiger Mensch. Oder Nein. Ein Rajul, ein wahrer Mann, ist derjenige, der Koran und Sunna befolgt. Einer, der Allah und seinen Propheten a.s. gehorcht. Einer, der diese Religion hilft. Der diese Religion unterstützt, der diese Religion verteidigt. Ja? Und dann hat er einige Beispiele genannt, über den Mann zum Beispiel, der gekommen ist, außerhalb der Stadt. Ja? Min Aqsa al-Madina ist er gekommen, um Musa zu warnen, ja? dass er verschwinden soll, die Tawarit wollen ihn töten. Ja? Er ist gekommen extra, laufend, um Musa, einem Propheten, zu helfen. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Schade, dass ihr die Hudba nicht verstanden habt. Weil ehrlich gesagt, es gibt viele Kamele, aber nur wenige Hajjis. Ja? Viele Kamele kommen zum Hajj, aber nur wenige von denen sind Hajjis. Ja? Und ich sage auch, viele Autos gibt es, ja? die in die Moschee kommen. Aber nur wenige sind echte Männer. Das muss man wallahi sagen. Manche Menschen haben sich selbst dafür entschieden, Frauen zu sein. Frauen. Er macht nicht, was der Prophet befehlt. Allah Mustan. Das ist eine Beleidigung für Frauen. Frauen gehorchen dem Propheten, a.s.w. Ja? Und es ist nicht schlecht, dass eine Frau zu sein. Aber es ist schlecht, für einen Mann wie eine Frau zu sein. Und für eine Frau wie ein Mann zu sein. Allah Mustan. Katastrophe, wallahi. Ja? Viele Leute haben einen langen Bart und kurze Hosen, aber sie sind trotzdem keine Männer. Weil sie glauben, Männlichkeit und Rujula ist nur, dass man einen langen Bart hat und kurze Hosen. Langer Bart und kurze Hosen sind wajib. Ohne Zweifel. Wajib. Ja? Aber das ist nicht das einzige, Allahu Akbar. Wo ist die Hilfe dieser Religion? Der Kampf für diese Religion? Unterstützung dieser Religion? Verteidigung dieser Religion? Gehorsamkeit gegenüber Allah, der Baraka Tala und seinem Propheten, a.s.w. Allahu Mustan. Deswegen schade, dass ihr nicht die Hutba gehört habt von Männlichkeit. Was bedeutet Männlichkeit im Islam? Allahu Mustan. Ich habe letztens eine Geschichte erzählt einem Bruder von einem Scheich. Er hatte tausende Anhänger, tausende Leute sind zum Vortrag gekommen. Und der Emir der Stadt hat zu ihm gesagt: Mashallah, Scheich, du hast tausende Anhänger. Tausende Anhänger hast du. Er sagt, nein, wallah, ich habe nur einen und die Hälfte. Eineinhalb Leute kommen zu mir. Eineinhalb Anhänger habe ich. Er hat gesagt, wie meinst du das? Er sagt, ja, nimm mich fest, sperr mich ein. Dann wirst du sehen. Er hat ihn verhaftet, hat ihn eingesperrt. Ja? Von diesen tausend Leuten sind zwei gekommen. Einer ist bis zu den Toren gekommen und hat gesagt, ich will rein, ich will den Scheich sehen. Die Wachen haben gesagt, ja, du kannst reinkommen, aber ob du wieder rauskommst, Allahu Alam, wissen wir nicht. Er hat aufgegeben, ist also bis zu den, wie sagt man das, Toren gekommen, ist dort geblieben. Der andere war hartnäckig, hat gesagt, Allah, ich gehe rein zum Scheich, egal, ihr könnt mich drinnen behalten. Ja? Dann sagt der Scheich zu diesem Emir der Stadt, das bedeutet eineinhalb. Ayo. Allahumma stan. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu: Fa'lamu wa addu anfusakum fil mawta. Also wisst das, was ich euch gesagt habe, und zählt euch selbst zu den Toten dazu. Ja? Zählt euch selbst zu den Toten dazu. Ja? Wallahi, jemand, der klug ist, jemand, der weise ist, sobald er beginnt, über den Tod zu reden, große Pläne fallen sofort ins Wasser. Ja? Ich meine weltliche Pläne, Pläne über Dunya. Ja? Er vergisst, weil bei uns zum Beispiel das Problem ist, wir leben in der Dunya. Also Dunya nicht auf der Welt, sondern Dunya. Wir haben auch die Dunya in unseren Händen. Ja? Wir haben viel, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ala kulli hal. Ja? Und bei uns vermischen sich unsere weltlichen Pläne und die religiösen Pläne vermischen sich. Ja? Und wir haben keine Übersicht mehr. Sobald man über den Tod spricht, ja? Okay, bei uns ist es, Allah Mustan, wir haben nichts. Wir haben das, was wir haben. Ja? Nehmen wir an, du hörst, wenn ein großer Alim von den Ulema heute, wenn er über den Tod spricht, oh, dann das klingt ganz anders als wie bei mir. Aber wie gesagt, Allahs, was soll's? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Alle menschlichen Pläne, sobald du hörst Vorträge und Ayat und Hadith über den Tod, ja? Und wie die Sahaba, wie die Salaf zum Tod, also zu diesem Thema Tod standen, ja? Alle deine weltlichen Pläne, ja? Und die Pläne, in, also religiösen Pläne, beginnen sich zu trennen. Und du bekommst sofort Übersicht. Ja? Diese weltlichen Pläne, die gibst du gleich auf die Seite. Allahu musta'an. Und dann beginnst du von neu an, sagst du, Wallahi, ich werde sterben, subhanallah. Ja? Und dann haben wir, ich kann nicht Arabisch lesen, ich kann keine arabischen Buchstaben, Allahu Akbar. Ich kann nicht Koran lesen, ja? Ich kann nichts, Allahu musta'an. Das geht nicht so. Ich kann nicht. Und diese Sura, die ich auswendig kann, nicht einmal die kann ich richtig aussprechen und so. Ja? Ich kann nicht Arabisch reden. Arabisch reden, ich muss das können, Allahu Akbar. In der islamischen Geschichte, alle muslimischen Völker, ja, ob Araber oder Seldschuken oder Türken oder Perser oder Afrikaner oder was weiß ich, alle haben Arabisch geredet. Ja. Die Musiba, dass wir jetzt nicht Arabisch können, ist welche? Ja. Das ist das erste Mal, ja, also nach den Osmanen, sind wir die Ersten, die nach dem Fall des islamischen Staates, das ist die osmanische Khilafa, ja, haben wir ein Problem, wir können nicht Arabisch. Wir können nicht Arabisch. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sagt, Arabisch lernen ist wajib. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah war ein Kurde zum Beispiel. Ja? Oder besser gesagt, sehr viele, die größten Ulema der Umma, waren keine Araber. Aber sie konnten Arabisch. Ja? Wer hat den Arabern die Grammatik geschrieben? Ja? Der Grammatiker, der berühmte Grammatiker, wie hat er geheißen? La Sibawai Kasti. Beide sind Kurden. Aywa. Sibawai bedeutet Duft der Äpfel. Der schöne Geruch der Äpfel. Sibawai. Keine Ahnung, in welcher Sprache, in Persisch oder keine Ahnung. Ha? Wie kommt das? Weil sie verstanden haben, ohne Arabisch geht gar nichts. Geht nicht. Koran verstehen, Sunna kannst du nicht verstehen, Fiqh kannst du nicht verstehen. Nichts kannst du verstehen. Ha? Deswegen sagt Sheikh Islam, also die Regel, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Das oder diejenige Sache, ohne die man die Pflicht nicht verwirklichen kann, ist selbst wajib. Du, dass du die Religion verstehst, ha? Ist das wajib oder ist das Sunna? Dass du deine Religion verstehst, ha? Das ist wajib, Habibi. Und du kannst sie nicht verstehen ohne Arabisch. Ha? Sobald man über den Tod spricht, du hast sofort andere Pläne. Ha? Du hast diese welchen Pläne gibst du auf die Seite. La haula wa la quwwata illa billah. Deswegen sagt Abu Bakr, tu dich selbst, zähl dich zu den Toten dazu. Ja? Zähl dich selbst zu den Toten dazu. Wenn du über den Tod sprichst mit jemandem, der Sünden macht, er hat aber Verstand, er ist nicht blöd. Ja? Du sagst ihm, Wallahi, hab Angst vor Allah, du wirst sterben und du wirst vor Allah stehen. Er wird sofort beginnen nachzudenken. Ja? Ist ein ganz gefährlicher Griff sozusagen. Ja? Es gibt ja im Jiu-Jitsu Griffe. Ja? Für Leute, die mit Verstand, ist das Thema Tod ein ganz gefährlicher Griff. Du hast ihn sofort überwältigt. Ja? Hassan al-Basri kommt zu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ihr kennt Hajjaj, der hat viele Leute getötet und war ganz gefährlich und war und so weiter und so weiter. Ja? Und er hat auch unter anderem gedroht, dass er Hassan töten wird. Ja? Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Als er zu ihm angekommen ist, hat er zu ihm gesagt, ja, zu Hajjaj, auf eine kluge Art und Weise, ja, wie viele Väter gibt es zwischen dir und zwischen Adam a.s.? Ja? كم من أب بينك وبين آدم عليه السلام؟ Er sagte, كثير, viele. أينهم؟ Wo sind die jetzt? Er sagte, die sind tot. Alles, das Thema ist zu Ende. Was bedeutet das? Wie viele Väter gibt es zwischen dir und zwischen Adam? Oh, Hajjaj. Er sagt, sehr viele Väter. Urväter. Wo sind die? Alle tot. Alles. Das bedeutet, du wirst auch eines Tages sterben. Also pass auf, was du machst. Hassan al-Basri ist einer der wenigen, der sich gerettet hat vor Hajjaj ibn Yusuf. Aber er ist auch einer der wenigen, der nie seinen Mund halt gehalten hat, wenn es sich um Tyrannen gehalten hat, subhanallah. Deswegen, du sollst wissen, dass du stirbst, inshallah, eines Tages, und du sollst wissen, dass dieser Tod ist nur der Beginn in Wirklichkeit, das wahre Leben. Entweder in Jahannam wa ya'zim billah oder in Jannah. Halas, deswegen mach etwas aus diesem Leben hier. Weil nach dem Tod kannst du nichts mehr machen. Das ist das Leben der Arbeit. Und die nächste Welt ist das Leben der Belohnung. Oder du wirst mit der Strafe belohnt. Die Kuffar werden mit der Strafe belohnt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das oft im Koran, um sich lustig zu machen über die Kuffar. وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Überbringe ihnen die frohe Botschaft. Frohe Botschaft an die Kuffar, welche? Gewaltige Strafe in Jahannam. Lustig machen über die Kuffar. Dass man sich lustig macht über die. Deswegen sagt der Prophet, wenn du bei den Grabstätten von der Mushrikin vorbeigehst, فَبَشِّرْهُمْ بِالنَّارِ. Überbringe ihnen die frohe Botschaft, dass das Feuer auf sie wartet. Deswegen, wenn du jetzt irgendwo bei St. Marks, wie heißt das, St. Marks? Ja. Oder irgendwo im 14. bei einem Grabstätte, فَبَشِّرْهُمْ بِالنَّارِ. Sag, wenn du dich schämst, laut zu sagen, dann sag leise, freut euch, ihr Kuffar, Jahannam wartet auf euch, inshallah ta'ala. Es ist Sunnah, inshallah ta'ala, dass ihr das macht. Barakallahu fikum. Dann sagt Abu Bakr zu den Sahaben, وَمَا أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ فَرَدُّوا فَرُدُّ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ. Wenn bei euch etwas unklar wird, unklar, dann kehrt mit dieser Sache zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt ist eine Mas'ala oder irgendeine Frage, in der wir haben jetzt ein Problem damit. Wie ist es damit? Was ist der Hukm? Irgendeine Sache, egal welche. Das Wissen über die Sache. Wer hat das Wissen über die Sache? Allah subhanahu wa ta'ala. Die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn es irgendeine Streitigkeit unter uns gibt? Was machen wir mit der Streitigkeit? وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Wenn ihr euch irgendwo uneinig seid, dann kehrt zurück zu Allah und zu seinen Propheten. Und wir haben Allahs Wort und das Wort des Propheten, alayhi salatu wasalam. Und beides ist gleich. Beides ist von Allah. Beides ist Wahi. Beides ist Offenbarung. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wenn ihr an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, wenn nicht, dann ist es sowieso egal für euch. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber wenn wir an Allah glauben und an das jüngste Gericht und irgendein Problem haben, dann müssen wir mit diesem Problem, wohin, wo suchen wir die Lösung? Wer weiß es? In der Scharia. Das ist die einzige Lösung für uns Muslime, Allahu Akbar. Wir glauben eigentlich an nichts anderes, außer an die Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles andere für uns ist null wert, nichts wert. Nur Koran und Sunnah. Und die Sahaba. Und die ihnen folgen. Bis Yom al-Qiyamah. Das ist bei uns Hak, das ist bei uns Hikma, das ist bei uns Huda. Alles andere ist für uns nichts. Müll zum Wegwerfen, Wallahi. Deswegen, wenn du jemanden hörst, er erwähnt ständig irgendwelche Personen. Keine Ahnung, irgendwelche Professoren oder Doktoren oder Philosophen oder irgendwelche Hojas. Oder irgendwelche Imame. Er erwähnt aber nicht Koran und Sunna und die Sahaba und die Ämter der Sunna, dann kannst du bezeugen, dass er ein Trottel ist. Wallahi, ein Dal. Subhanallah, neben so viele Ahadisse, du hast Bukhari und Muslim und das bin ich so weit, du hast Riyadus Salihin, mashallah, jeder kennt das. Er zitiert mir irgendwelchen Schrott. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das kommt vom Nifak. Er sucht Stolz bei den Kuffar. Er sucht Hikma bei den Philosophen, bei den Griechen und bei den lateinischen, keine Ahnung, Gelehrten und so weiter und so weiter. Bei den Kuffar. Das ist Sunna der Kuffar. Das ist Sunna der Kuffar. Wenn du irgendein Kafir, wenn ein Kafir eine Rede hält, was sagt er? Sagt Isaac Newton, sagt Platon, sagt Aristoteles, sagt Trotelis, sagt, keine Ahnung, Benjamin Franklin. Wenn du jemanden siehst, der angeblich ein muslimischer, keine Ahnung, irgendwas Schickimicki ist, und der erwähnt das ständig nur das, dann ist das ist eine schlechte Eigenschaft bei Yasin Billah. Es ist erlaubt natürlich, dass du Aussagen von einem Kafir erwähnst, wenn da drinnen Nützen sind. Zum Beispiel, was sagt Benjamin Franklin über die Juden? Dieser amerikanische Präsident, was sagt er über die Juden? Das ist schon eine interessante Sache, echt. Such's mal nach im Google, inshallah. Sheikh Google wird es euch sagen. Dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu, وَقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا تَجِدُوهُ مُحْضَرًا. Und bereitet für euch Gutes. Oder قَدِّمُ bedeutet, tut gute Sachen, jetzt, ihr werdet sie später vor euch finden. Mach jetzt, bereite dich vor für die Reise. Mach jetzt Gutes, so viel du kannst. Vielleicht wirst du morgen sterben. Okay? Diese gute Tat, egal wie groß oder klein sie ist, morgen wirst du sie finden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das, was für Allah getan worden ist, kann man nicht klein nennen. Das, was du für Allah getan hast, oder besser gesagt, nach deinen Möglichkeiten. Und Allah verpflichtet dich erst nicht mit das, was du nicht kannst. Und erst denn ein Schart, dass etwas für dich wajib ist, ist was? Die Möglichkeit, wie sagt man das? Listata'a, das ist ein Schart, damit etwas für dich wajib ist. Wenn du nicht kannst, dann bist du nicht verpflichtet. Aber das, was du kannst, egal wie viel es ist, 1 Euro, fi sabilillah, yalla. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Du hast 2 Euro, nehmen wir an, du hast 2 Euro in der Tasche. Und 1 Euro gibst du fi sabilillah. Der eine hat Millionen auf Konto und er gibt 100 Euro fi sabilillah. Was ist Mehrwert bei Allah subhanahu wa ta'ala? Du hast die Hälfte deines Vermögens gegeben. Heute kaufst du dir für 1 Euro ein paar Semmeln und für das zweite morgen ein paar. Aber der mit seinen 100 Euro, das reicht nicht einmal für ein Gericht, weil er ist ja die ganzen Schickimicki-Gerichte. Ja, er ist ganz, keine Ahnung, diese ganzen, was ist teuer zum Essen? Kaviar. Ja, natürlich. Kaviar zum Beispiel. Nicht einmal eine Schachtel kannst du für 100 Euro kaufen. Ich weiß nicht, frage die russischen Brüder, die kennen sich mit Kaviar aus. Allah musta'an. Dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu, فَإِنَّهُ خَالَ عَزَّ وَجَلْ. Weil wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. Der Tag, an dem jeder das Gute, was er getan hat, wird er bei sich finden. Es wird da sein. Es wird bei ihm sein. Deine guten Taten können nicht verloren gehen. Irgendwo sind sie verloren gegangen, man weiß nicht, wo sie sind. Deine guten Taten wirst du Yawm al-Qiyamah, das ist der große Tag, die werden bei dir sein. وَمَا أَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِدًا. Und das Böse, was er getan hat, er wird sich an dem Tag wünschen, dass eine weite Entfernung zwischen ihm und zwischen dieser bösen Tat ist. Er wird sich wünschen, dass diese Tat nicht da ist. Er will sie nicht anschauen, er will sie nicht sehen. Deine böse Tat. Diese Tat wird irgendeine Gestalt haben. Ist das möglich? Diese Tat, die du gemacht hast, diese böse Tat, sie wird irgendeine Gestalt annehmen. Allahu Alem, was für eine. Aber du wirst dir wünschen, dass sie ganz weit weg von dir ist. Was passiert mit deinem Sünder oder einem Kafir oder einem Munafik, wenn er stirbt? Was wird passieren? Ein Mann wird zu ihm kommen. Was für ein Mann? Wie wird er aussehen? Schlecht. Echt? Schlecht. Er wird, also seine Kleidung wird schlecht sein, er wird hässlich sein, er wird stinken, er wird, wenn er zu ihm kommt, Aywa, Audhu Billah, was wird er sagen? Er wird sagen, du bist ein Mann, der mit Bösen kommt. Also von dir kann man nichts erwarten, außer Böses. Ha? Wer bist du? Er will ihn gar nicht anschauen. Er ekelt sich. Du triffst einen Scheitan auf der Straße. Einen Penner oder irgendeinen stinkerten Kafir. Ha? Du willst ihn gar nicht anschauen. An ihm gibt es nichts Interessantes, dass du guckst und ihn jetzt studierst oder analysierst. Oder du sagst, der Udu Billadu. Ha? Der Kafir oder Munafik oder Fasik wird den anschauen und sagen, wer bist du? Er wird sagen, ich bin deine Tat. Du hast mich. Ich bin deine Taten. Deine schlechte Tat, das bin ich. Ja. Und auch Yawmul Qiyamah wird der Mensch sich wünschen, dass diese Taten nicht da sind. Ja. Aber die werden da sein. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhadhirukum Allahu nafsah. Allah warnt euch. Vor wem? Vor sich selbst. Allah warnt euch vor sich selbst. Ja. Allah warnt euch vor seiner Strafe, subhanallah. Ja. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Aber Allah ist wahrlich ra'uf. Was bedeutet ra'uf? Gnädig, großzügig, zärtlich. Was noch? Barmherzig. Barmherzig. Manche verbieten, dass man barmherzig sagt. Wisst ihr das? Weil hier wird das Wort Herz erwähnt. Ja? Erbarmen, ein barmherziges oder ein Herz, das in dessen Erbarmen ist. Ja? Deswegen das Wort Herz. Gibt es einen Beweis Herz als Allahs Eigenschaft? Ja? Nein. Deswegen. Andere sagen, das hat mit Herz nichts zu tun. Das Wort nennt man barmherzig. Erbarmen ist das andere Wort für barmherzig. Hat mit Herz nichts zu tun. Sondern die Eigenschaft nennt man barmherzig. Allahu alam. Ja. Wer Deutsch kann, soll uns das. Al-Muhim, barakallahu fikum. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa, dann sagt Abu Bakr radiallahu anhu: Fattakullaha ibadallah. Fürchtet Allah, o ihr Diener Allahs. Wa raqibu. Und achtet auf ihn. Wa atabiru biman mada qablakum. Und nehmt als Lehre diejenigen, die vor euch gelebt haben. Nehmt das als ein Beispiel. Was ist mit ihnen passiert? Die Völker, die vor uns gelebt haben. Ja? Für alle ihre Bostaten, für alle ihre Untaten. Was ist mit ihnen passiert? Ja? Wallahi. Auch unter den Muslimen. Ja? Muslime haben immer eine, wie sagt man das? Sie haben teuer bezahlt für ihre Fehler, die sie gemacht haben. Ja? Was ist ihr größtes Fehler? Dass sie sich vom Islam abwenden, subhanallah. Sie abwenden sich vom Islam. Sie abwenden sich von Ulema. Sie abwenden sich von den Mujahideen, von dem Dschihad, von den Mu'minin. Ja? Und stellen sich auf die Seite von den Salimin. Wenn es so ist, halas, dann kommt Allah Strafe, subhanahu wa ta'ala. Dann habt ihr kein Land. Ja? Ihr habt kein Land. Ihr habt keine Heimat. Ja? Ihr seid überall zerstreut. Ja? Du hast keinen Präsidenten, an den du dich wenden kannst. Emir, Führer, Armee, an die du dich wenden kannst. Das ist eine gute Strafe für euch. Ja? Und Allah wird das nicht ändern, bis ihr euch selbst nicht ändert. Ja? Aber diejenigen, die sich ändern, oder diejenigen, die Koran und Sunna befolgen, die haben nicht die Probleme, die wir haben. Allah ist auf ihrer Seite. Wallahi. Ja? Entweder sie siegen, oder sie sterben als Shuhada. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und für den Mu'min ist beides gut. Beides ist der Sieg. Beides ist der Sieg. Der Sieg, den er mit seinen eigenen Augen sieht, oder der Tod, fi sabilillah. Für ihn ist es, beides ist gleich. Ja? Wallahi. Subhanallah. Und damit man ein Shahid ist bei Allah, subhanahu wa ta'ala, man muss nicht jedes Mal im Krieg sterben. Okay? Weil Shahada bei Allah, subhanahu wa ta'ala, ist verbunden mit was? Mit Nia. Mit Nia, barakallahu fikum. Ja? Es gibt Leute, die gehen in den Kampf und werden getötet. Und Yawmul Qiyamah stehen sie auf als was? Als Munafikin. Er hat nicht für Sabilillah gekämpft. Und es gibt Leute, sie werden zu Hause getötet. Oder sie sterben zu Hause, die sind Shuhada bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wie Umar ibn Khattab. Oder viele anderen, wie der Professor immer sagt, wer Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich um Shahada bittet, wird ihm die Shahada geben, auch wenn er in seinem Bett stirbt. Aber die Leute sind nicht bereit dafür. Er ist nicht bereit, irgendwas für Islam zu tun. Und dann sagt er, ja, Deswegen hasse ich, wallahi, am meisten hasse ich diese Ahlul Bid'ah, die über islamischen Staat sprechen. Ja? Ich will diese ganzen Sekten nicht nennen. Sie sprechen über Khalafa und über Scharia und über... Was ist mit dir? Du befolgst nicht einmal Sunna, schau dich an, wie du aussiehst. Ja? Und wenn man dich über die Tawagit fragt, bist du immer bereit, die Tawagit zu verteidigen? Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die erste Scharia, die Allah von dir verlangt. Ja? Und die kannst du auch, dass du Koran und Sunna befolgst. Du willst einen islamischen Staat? Vielleicht würde man dich morgen auspeitschen, wa yasin billah. Ja? Wenn wir einen... Wallahi, manche Muslime sollen sagen, Alhamdulillah, dass ich nicht dort lebe, in einem islamischen Staat. Die würden dich auspeitschen, was du alles machst und wie viel du redest gegen andere Muslime und sie beschuldigst und beschimpfst und der ist fasik und der ist so und der ist so. Ist das nicht so in unserer Zeit? Ja? Jeder darf Muslime beschimpfen und beleidigen und Takfir über sie machen und was weiß ich was. Keiner darf irgendein Wort sagen. Ja? Wäre er in einem islamischen Staat, wallahi, er würde das niemals machen. Niemals. Außer er das beweisen kann. Wenn du einen Beweis hast, dann geht es dir gut. Aber wenn du es nicht beweisen kannst, und du kannst es nicht beweisen. Ja? Letztens ein Bruder ist mir gekommen, also mit Nachricht von einem Jahil, von einem Trottel. Ja? Die Leute glauben, er wäre Alim. Die Leute glauben, er hätte Ilm. Er würde sich auskennen mit Arabisch und mit Koran und mit Sunna und mit... Ja? Er sagt, Osama ist Kafir. Aywa, wer ist Aula, dass er Kafir ist? Du bist Aula, wallahi, dass du ein Kafir bist. Du bist eher der Kafir. Ja? Wo ist der Beweis dafür? In einem islamischen Staat. Wenn du das sagst, du wirst vorgeladen. Ja? Oder dass du über eine Frau sagst, die macht Zina. Oder der Bruder macht Zina. Oder ich habe ihn gesehen, er trinkt Alkohol. Wo sind die Beweise? Ja? Deswegen die Fasikin. Ja? Bei denen wird sich nie was ändern. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Deswegen, wa'tabiru biman madha qablakum. Nehmt als Lehre das, oder das, was diejenigen, die vor euch waren, was mit ihnen passiert ist, was sie getroffen hat. Ja? Das ist eine Lehre. Was haben wir gesagt im Koran? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas erwähnt, wenn er sagt, ja, ihr ladina amenu, dann befehlt er etwas, oder er verbietet etwas, oder er will uns dann etwas benachrichtigen. Zum Beispiel, Völker, die vor uns gelebt haben, dass wir das als eine Lehre nehmen. Ja? Dass wir das als eine Lehre nehmen. Und wallahi, wenn wir das nicht als Lehre nehmen, wird jedes Mal uns immer das Gleiche passieren. Immer das Gleiche. Subhanallah. Jeder nützt heutzutage die Muslime aus. Allahu musta'an. Wallahi, das stimmt, jeder nützt Muslime aus. Hasbunallahu ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Sollte lieber mich wieder auf das Thema konzentrieren, sonst werden wir wieder abweichen. Nützen heute nicht, Barakallahu fikum, nützen heute nicht diese Kuffar und Munafikin Muslime aus, Brüder aus. In Bosnien kämpfen Mujahideen. Die bosnische Regierung tut sie alle ausliefern an Kuffar. Die arabischen Kuffar oder die anderen Kuffar. In Tschetschenien, Mujahideen kämpfen, die Regierung tötet sie heute, diese Kuffar-Regierung. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? In Afghanistan, die Leute haben etwas aufgebaut, die Kuffar kommen und die anderen Kuffar, die afghanischen Kuffar, kämpfen mit denen von außen gegen die Muslime. Subhanallah. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alle nützen Muslime aus. Muslime kämpfen und machen und dann kommt der Kafir und Munafik und pflückt die Früchte für sich. Ja? Allah musta'an. In Syrien, möge Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen dort helfen, dass ihr Kampf wirklich Mubarak wird und dass am Ende nur die Muslime die Früchte pflücken und nicht die Kuffar. Ja? Wieso denkst du, wollen die Briten und die Franzosen und alle in Syrien jetzt helfen? Warum wollen sie helfen? Sie haben Angst vor Islam. Damit sie morgen mitreden können. Damit sie morgen mitreden können. Ja? Dann werden sie sich mit den Munafikin, mit den syrischen Munafikin zusammen verbünden, okay? Und werden gegen die Sunna kämpfen. Gegen die Muslime werden sie kämpfen. Im Irak das Gleiche. Überall das Gleiche. Ja. Muslime arbeiten und dann kommen die Kuffar und pflücken die Früchte und dann Allah musta'an. Aber Alhamdulillah, die letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass Ahl Sunna wal Jama'a im Vormarsch ist. Aber richtig und richtig schnell und gewaltiger als jemals zuvor. Alhamdulillah. Und stärker als jemals zuvor. Und immer stärker. Ja? Es gibt immer mehr und mehr Ulema. Die Leute sagen, es gibt keine Ulema. Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht die Ummah lassen ohne Ulema, ohne Gelehrte, ohne Duat, ohne Mujahideen, ohne Mutasaddiqin, die fi sabilillah spenden, ohne Fuqaha, die den Muslimen ihre Religion erklären. Das wird Allah niemals erlauben. Ja? Allah wird niemals im Stich lassen, denjenigen, der ihn hilft. In Tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah hilft, wird er euch helfen. Und die muslimische Ummah, Alhamdulillah, heute, vom Osten bis Westen, vom Süden bis Norden, die ganze Dunya, alle Muslime, überall, in jeder Stadt, in jedem Land, gibt es Ahli Sunnah wal Jama'ah. Aber Ahli Sunnah im wahrsten Sinne des Wortes. Überall. Und die kämpfen noch, Alhamdulillah, überall auf der Welt. Sie kämpfen und verteidigen ihre Religion vor den Kuffar. Vor dem Fall der Sowjetunion konnte man das nicht so leicht sehen. Alles war vermischt und Katastrophe. Aber jetzt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, die Taifa Mansura ist uns klar. Alhamdulillah, wir sehen sie. Und das sind sicher nicht die Tawarit und ihre Ulema. Sicher nicht. Die sind keine Taifa Mansura. Das sind Taifa Dalla. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Inshallah, Allah, machen wir das wert. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dann sagte Abu Bakr radiallahu anhu, wa'alamu annahu la budda min liqa'i rabbikum wal jaza'i bi a'malikum. Und wisset, ihr müsst, es muss dazu kommen, dass ihr euren Herrn trifft. Und dass ihr euren Taten entsprechend belohnt werden. Al jaza' bedeutet manchmal Belohnung, manchmal Strafe. Ihr werdet euren Lohn bekommen für eure Taten. Du musst dir überzeugt sein, wenn du ein Muslim bist, dass du Allah treffen wirst. Du wirst Allah treffen. Und für deine Taten wirst du deinen Lohn bekommen. Entweder Belohnung oder Strafe. Sagireha wa kabireha. Egal, ob eine kleine Tat oder eine große Tat. Aywa. Illa ma ghafar Allah. Außer das, was Allah dir verziehen hat. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Über den, der Tauhid verwirklicht hat. Jemand, der Tauhid verwirklicht hat. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über ihn? Inna Allah la yagfiru an yushrika bihi. Allah wird nicht verzeihen, dass man ihn Schirk macht. Wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Alles andere außer Schirk wird er verzeihen, wem er möchte. Und viele andere Hadithe, die Alhamdulillah, die frohe Botschaft überbringen vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass derjenige, der den Tauhid verwirklicht, im wahrsten Sinne des Wortes, in seinen Taten, in Ibadat und Tauba auf jeden Fall, dass Tauba immer da ist. Sie ist ein Teil von dir. Die Tauba, die trennt sich nicht von dir. So eine wird Allah subhanahu wa ta'ala alles verzeihen. Wenn er keinen Schirk gemacht hat, wird Allah ihn alles verzeihen. Deswegen sagt Abu Bakr, illa ma ghafar Allah, innahu ghafur rahim. Und der ist wahrlich der, der viel verzeiht. Er liebt es zu verzeihen und der ist wahrlich gnädig. Fa'anfusakum anfusakum wal musta'anu Allah. Deswegen achtet auf euch. Achtet auf euch. Und Al-Musta'an, was bedeutet Musta'an? Wa yaka nasta'in. Isti'ana. Von Aun. Was bedeutet Iyaka nabudu wa yaka nasta'in? Der, auf den man sich verlässt. La. Hilfe. Galat. Iyaka nabudu. Wir beten nur zu dir und wir allein die Liebe von dir. Aywa, Hilfe, dass du Hilfe verlangst. Wal musta'anu Allah. Allah ist der Helfer. Okay? Achtet auf euch. Passt auf euch auf. Passt auf, was ihr tut. Passt auf, was ihr macht. Und Allah ist der Helfer. Wa iyyaka nasta'in. Passt gut auf, was du machst. Allah wird dir beistehen. Allah wird dir beistehen. Ich fasillahi yahfazuk. Pass auf Allah auf. Allah wird auf dich aufpassen. Halas. Ich fasillahi tajidhu tujahik. Pass auf Allah auf. Du wirst ihn bei dir finden. Also er wird dich nicht im Stich lassen. Halas. Versteht ihr das? Und dann sagt Abu Bakr am Ende, rahimahullah ta'ala, radiallahu anhu, wala kuwata illa billah. Und es gibt keine Kraft außer die Gottes. Wal musta'an. Wer ist al musta'an? Der, von dem wir unsere Hilfe, also bei dem wir um Hilfe bitten, Allah. Und die Kraft, es gibt keine außer die Gottes. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wallahi, diese Diese Khutba ist sehr schön und vor allem kurz. Allahu Akbar. Wenige Worte, aber Subhanallah. Damit wir das übersetzen und ein bisschen was darüber reden, eine Stunde vergeht. Ja? Das ist Bereke in den Worten von den Sahaban, Ridwanullahi alayhi. Allah, wir hören hier auf, es ist schon 8. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Barakallahu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله